Die Dampflokomotiven auf Sodo haben immer viel zu tun. Tag für Tag rattern und dampfen sie geschäftig vom Bahnhof in Knepfort in alle Himmelsrichtungen quer über die ganze Insel. Gordon ist die mächtigste und schnellste Lokomotive von allen. Hellblau wie Thomas, aber sehr viel größer und stärker, zieht er den Expressschnellzug mit Fahrgästen, die es besonders eilig haben, und donnert mächtige Dampfwolken in den blauen Himmel pustend zu den entferntesten Ortschaften. Und das in Rekordzeit. Da kommt er gerade angedampft, unten vom Hafen her. Wie immer zieht er seine eleganten beige-grünen Fahrgastwaggons und dampft gemütlich vor sich hin. Langsam gleitet er an Lagerschuppen und Kränen, an Laderampen mit Baumaterial vorbei. Gleich kommt die freie Strecke und Gordon hat schon ordentlich Dampf eingesogen, um kraftvoll loszudonnern zur Überlandfahrt. Doch was ist das? Direkt vor ihm, auf demselben Gleis, steht der dicke, unfreundliche Diesel mit dem kantigen Gesicht und versperrt ihm den Weg. Düster und mürrisch hat er sich drohend vor der Weiche aufgebaut. Hey, mach Platz für die wichtigste Lok von Sodor. Außerdem haben Schnellzüge immer Vorfahrt. Einen Schnellzug nennst du dich? Da lachen ja die Hühner. Boot, boot. Nun geh schon aus dem Weg, Grobian. Sonst sag ich's dem dicken Kontrolleur. Oh, alter Petzer, ich fahr ja schon aufs Nebengleis. Ihr Dampflok seid doch alt und klapprig. Eure Zeit ist vorbei. Wenn das dem dicken Kontrolleur klar wird, werdet ihr alle verschrottet. Verschrottet? Pah, ich bin genauso schnell und mächtig wie eh und je. Schnell! Ho, ho, ho, ho. Schnell! Mit stolzer Miene und hochgezogenen Augenbrauen dampft Gordon immer schneller aus dem Hafengebiet hinaus. Jetzt beginnt die gerade Strecke. Hier zeigt Gordon, was in ihm steckt an Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Aber diesmal scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Mit halber Kraft zuckelt er mit den drei Waggons durch die schöne Wiesenlandschaft. Jetzt zieht er ein nachdenkliches Gesicht und rollt ganz eigenartig mit den Augen. Was hat er nur? Tja, was sind denn das für Geräusche? Ganz tief in meinem Innern. Das ist eine Art quietschen? Oh nein! Mit Sorgenfalten auf der Stirn rattert er so eine Weile grübelnd dahin. Aber wenn Diesel nun recht hat und ich wirklich schon alt und klapprig bin und wenn der dicke Kontrolleur mich einfach verschrottet, ja, was dann? Oh, auweia! Mit traurigem Gesicht fährt Gordon den Berg hinauf und lauscht auf das Quietschgeräusch. Es ist tatsächlich keine Einbildung. Schließlich erreicht der Zug den Berg Und als die Steigung beginnt, wird der Zug immer langsamer, das Quietschgeräusch immer leiser. Und dann ist es verschwunden. Ah, das Geräusch ist weg. Puh, Glück gehabt. Wenn ich also schön langsam fahre, hört mich keiner quietschen. Oh, dann fahre ich eben schön langsam. Und so dampft er vorsichtig und gemächlich dahin, bis er in den Bahnhof von Kneffau einläuft. Er hält vorschriftsmäßig am Bahnsteig, lässt die Fahrgäste aussteigen und macht ein ganz normales Gesicht, so als ob nichts wäre. Bis jetzt hat auch niemand etwas bemerkt. Da kommt auch Thomas mit seinen beiden Fahrgastwaggons, Annie und Clarabel, angerattert und hält auf dem Nachbargleis. Hey Gordon, alter Faulpelz, wie geht's denn so? Danke, ganz gut, Knirps. Uns geht's auch gut. Was, Annie und Clarabel? Super! Yippie! Hast du schon gehört, Gordon? Wie gehört? Ich habe gar nichts gehört. Was soll ich denn gehört haben, Knirps? Na, was ist denn los mit dir? Keine Aufregung, Kumpel. Ich wollte doch nur erzählen, dass morgen der Eisenbahninspektor kommt. Ach so. Was? Eisenbahninspektor? Ja. Der kommt doch jedes Jahr und sieht sich die Eisenbahn an. Und die Bahnhöfe. Und auch uns Loks. Der überprüft einfach alles. Da müssen wir tipptopp aussehen. Verstehst du? Hey, was meinst du damit? Bin ich etwa nicht tipptopp? Gordon sieht erst jetzt, dass tatsächlich überall Bahnbeamte mit Besen, Schrubbern und Putztüchern zu sehen sind. Alles wird gesäubert und blitzblank geputzt. Bahnsteige, Signale, Bänke, Fenster. Da kommt der dicke Kontrolleur anstolziert und stellt sich vor Gordon in Positur. Tja, habt ihr es auch schon gehört? Morgen ist ein ganz besonderer Tag. Ihr müsst wirklich gut aussehen, wenn der Eisenbahninspektor seine Runde macht. Gewaschen und poliert, aber auf Hochglanz, alles klar? Jawohl, Chef. Na bitte. Thomas, fahr doch gleich mal rüber zum Steinbruch und hol ein paar Güterwagen mit Kies ab. Du kannst dir den kleinen Percy mitnehmen. Und nicht vergessen, morgen müssen alle geschniegelt und gewienert sein. Sagt das auch James. Der ist ja sowieso immer geschniegelt, der eitle Kerl. Also, dann dampf mal los, Thomas. Okay, Sir. Gordon? Yeah. Ich möchte heute Nachmittag mit ein paar Kindern aus dem Dorf einen kleinen Schiffsausflug machen. Du, Gordon, sollst uns zum Hafen von Brandon fahren. Ja. Das Schiff legt um 3 Uhr ab. Du darfst dich also nicht verspäten. In einer Stunde geht's los. Dann komme ich mit den Kindern vorbei. Nachdem der dicke Kontrolleur und die Kinder eingestiegen sind, setzt sich Gordon in einer großen weißen Dampfwolke in Bewegung. Auf freier Strecke nimmt er vorsichtig Fahrt auf. Dabei lauscht er angestrengt nach innen. Nichts zu hören. So wird er vorsichtig schneller und lässt den Dampf durch die Ventile zischen. Die Kolben stampfen. Und der Zug wird schneller. Nichts zu hören. Kein Gequietsche. Da kann ich noch ein wenig schneller fahren. Doch jetzt ist das Geräusch wieder da. Aber noch viel deutlicher und hässlicher als beim ersten Mal. Oh nein, nicht schon wieder. Dieses Geklapper, ich drehe durch. Diesel hatte doch recht. Ich werde alt. Ich falle langsam auseinander. Thomas steht gerade mit Percy, James, Henry und Emily vor dem Lokschuppen von Titmaus bei Knepfort. Der dicke Kontrolleur hat gesagt, dass der Eisenbahninspektor dieses Jahr einen Sonderpreis für die gepflegteste Lok verleiht. Er möchte, dass wir alle so schön wie möglich aussehen. Wie? Ein Sonderpreis, Emily? Ja, ein rotes Abzeichen, das man am Kessel tragen kann. Meinst du, dass wir Kleinen auch eine Chance haben, ihn zu gewinnen? Aber Percy, tisses. Den Preis kriegt ganz sicher eine Schnellzuglok. Ach, du immer mit deinem Schnellzuggehabe, Henry. Große Räder, so wie ich sie habe, das ist eine Seltenheit. Und goldene Ringe am Schornstein. Dafür gibt's bestimmt den Sonderpreis. Und ich glaube, den Preis bekommt eine rote Lok. Ratet mal, welche? Hör einfach nicht hin, Percy. Eine richtig nützliche Lok, so wie wir, hat ebenso gute Chancen wie jede andere Lok. Ja. Komm, wir fahren zum Steinbruch. Okay. Auf der Strecke zum Hafen dampft Gordons Zug jetzt ganz gemütlich, im Schneckentempo. Dem Himmel sei Dank, kein Geklapper mehr zu hören. Aber wenn ich weiter so dahin schleiche, dann verpassen die Kinder das Schiff. Und wenn ich schnell fahre, hört der dicke Kontrolleur das Quietschen und das Klappern. Und dann... Dann sagt er, ich gehöre zum alten Eisen. Dann schickt er mich auf den Schrottplatz. Oh je, Mine, was soll ich nur tun? Ich kann doch nicht den Kindern die Seefahrt vermiesen. Oh, oh. So dampft Gordon mit sorgenvoll geweiteten Augen dahin, horcht angstvoll in sich hinein, immer darauf gefasst, dass jeden Moment wieder das Geräusch auftaucht. Doch plötzlich öffnet sich direkt hinter ihm das Fenster. Es erscheint das Gesicht des dicken Kontrolleurs, rot vor Wut und Ärger. Er droht dem verstörten Gordon mit dem Zeigefinger. Hey, was soll denn das? Du schläfst ja gleich ein. Schneller, du musst schneller fahren, sonst verpassen die Kinder das Schiff. Wie? Oh, ja, Sir. Vergiss nicht, du bist die schnellste Lok auf unserer Insel. Verstehe. Alles klar, Sir. Die schnellste Lok. Das bin immer noch ich. Das ist vielleicht meine letzte Fahrt. Aber ich bringe die Kinder pünktlich zum Schiff. Oh, muss pünktlich sein. Eine riesige Dampfwolke pufft aus Gordons Schornstein. Seine Räder drehen sich immer schneller, seine Kolben stampfen mächtig. Aber jetzt beginnt er wieder zu quietschen und zu klappern. Und dann hört er noch ein neues Geräusch. Aber Gordon ist jetzt alles egal. Thomas und der putzige grüne Percy mit dem Lausbubengesicht rattern lustig dampfend mit den leeren Güterwaggons zum Steinbruch. Percy zieht den Zug an und Thomas schiebt von hinten. Jetzt verlangsamen sie ihre Fahrt und gleiten übers Arbeitsgleis hinunter zum Steinbruch. Vorbei an Haufen von gebrochenem Gestein dampfen die beiden zur Kiesbeladestation. Jetzt muss rangiert werden und immer ein Waggon direkt unter die Befüllhaube buxiert werden. Dann öffnet sich eine Klappe und ein Schwall von feinem gelbem Kies wird auf die Ladefläche geschüttet, bis der Waggon voll ist. Dann kommt der nächste Waggon an die Reihe. Als alle Waggons befüllt sind und Thomas als letzter in der Reihe gerade tief Luft holt, um wieder loszudampfen, geschieht ein Missgeschick. Wieder öffnet sich die Klappe und ein nicht enden wollender Schwall Kies ergießt sich über Thomas. Thomas, wie du aussiehst, so gewinnst du nie und nimmer den Sonderpreis. Gordon quietscht und klappert über die Insel. Ihm ist jetzt alles egal, wenn er nur pünktlich die Kinder am Hafen abliefern kann. Schon nähert er sich dem Hafengelände von Brandon. Salty, die freundliche Dampflok, und Harry, die stets etwas mürrische Diesellok, sehen erstaunt herüber, als Gordon angeklappert kommt. Oh weh, was ist denn mit Gordon los? So ein furchtbares Geräusch habe ich aber noch nie bei einer Lok gehört. Da scheint mal wieder eine Dampflok reif für den Schrottplatz zu sein. Oh, super. Ich habe es geschafft. Die Kinder werden ihr Schiff pünktlich erreichen. Gordon gleitet majestätisch, ohne sich um die erstaunten Blicke ringsum zu kümmern, klappernd und quietschend zum Hafenkai. Dort bremst er ab und hält vor dem Ausflugsdampfer. Die Kinder springen aus den Abteilen. Danke, Gordon. Das war aber eine lustige Fahrt. Oh, bravo! Das war eine klasse Schnellzugfahrt. Gordon! Ich wusste, dass du es schaffst. Aber wieso warst du nicht in der Werkstatt? In der Werkstatt? Warum das denn? Na, also, du machst jede Menge Geräusche, mein Lieber. Du denkst, ich bin wohl schwerhörig. Also, wenn ich langsam fahre? Du sollst aber nicht langsam fahren. Deine Maschine muss nur mal nachgesehen werden. Ab zur Inspektion. Dann werde ich also nicht verschrottet? Was verschrottet, sagst du? Gordon verschrottet. Die schnellste Lok auf Sodor. Oh. Nicht mit mir. Oh. Wer zieht mir denn dann den Schnellzug? Oh, da bin ich aber erleichtert. Ja, jetzt ab sofort in die Werkstatt mit dir. Lass deine Kolben polieren, deine Achsen einfetten und deine Räder gründlich ölen. Ja. Du weißt doch, morgen kommt der Eisenbahninspektor. Da muss alles tipptopp sein. Okay, Chef, ja. Ich fahre in die Werkstatt. Nachdem Thomas und Percy die Waggons mit Kies am Güterbahnhof abgestellt haben, dampft der dreckige, staubige Thomas hinüber zur Lokomotivenwaschanlage. Dort steht jedoch schon, ganz in weißen, duftenden Seifenschaum eingehüllt, die niedliche Emily und wird von Bahnarbeitern gleichzeitig geschrubbt und auf Hochglanz poliert. Ach du meine Güte, siehst du aber schmuddelig aus, Thomas. Beeil dich, Emily. Ich muss sauber sein für die Inspektion. Na, erst einmal bin ich dran. Und bei dir ist das doch überhaupt überflüssig. Ich bin sowieso die schönste Lok von allen. Schau nur, wie ich glänze. Ha, ich gewinne trotzdem den Sonderpreis. Dann helfe ich eben Percy beim Rangieren. Aber ich komme wieder. Tutu! Thomas und Percy rangieren derweil die Waggons mit dem Kies. Eine staubige Arbeit ist das für die beiden, denn der feine gelbe Kies rieselt bei jedem Stoß auf sie herab. Als sie schließlich fertig sind, ist Percy auch eingedreckt. Aber Thomas ist noch schmutziger als vorher. Man kann ihn kaum noch erkennen unter der gelblichen Staubkruste. Mit Volldampf schnaufen sie wieder zur Waschanlage. Doch wer steht da in einer Wolke aus weißem Seifenschaum und pufft einige elegante Dampfwölkchen hinzu? Der rote James. Oh, was sind denn das für staubige, schmuddelige Fahrzeuge? Doch nicht etwa Thomas und Percy? Igittigittigitt, was wollt ihr denn hier? Wir wollen auch gewaschen werden. Ja, wir wollen nämlich die Auszeichnung gewinnen. Köstlich. Schöner Witz. Ihr seid wirklich Witze. Aber jetzt mal im Ernst. Ich bin bestimmt die glänzendste Lok bei der Inspektion. Schaut euch mal dieses Rot an, dieses Glänzen. Ist es nicht einmalig wunderschön? Tja, Freunde, Pech gehabt. Hier ist gleich Feierabend. Morgen in der Frühe. Los, Percy! Früh am nächsten Morgen sieht man Gordon, James und Emily, geschniegelt und geputzt, auf dem Gelände des Bergwerks, wo bald der Eisenbahninspektor seine Kontrolle durchführen wird. Gordon kommt gerade von der Inspektion und riecht nach frischem Öl. Er strahlt, wie man es selten bei ihm sieht. Ich fühle mich pomadig, wie neugeboren. Kein Klappern, Quietschen oder Klopfen mehr. Emily und James funkeln in der Morgensonne, dass es eine wahre Freude ist, sie anzuschauen. Emilys Räder blinken wie noch nie und James' knallroter Kessel glänzt wirklich wunderschön. Da kommen Thomas und Percy vorbeigefahren. Sie sehen noch genauso staubig aus wie gestern. Eilig dampfen die beiden in Richtung Waschanlage. Oh nein, schau doch. Aus. Schaut euch doch die mal an. Wie sehen die denn aus? Staubig. Wir fahren doch jetzt zur Waschanlage. Gestern war ja keine Zeit mehr für uns. Schneller, Thomas. Noch können wir gewinnen. Man muss uns nur gründlich abwaschen. Hoffentlich glänzt mein Blau nachher auch so schön. Wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Während Gordon, James und Emily noch ihren beiden eingestaubten Kameraden hinterher schauen und sich über die beiden lustig machen, setzt James zurück, um noch funkelnder in der Morgensonne dazustehen. Dabei stößt er versehentlich gegen einen Waggon. Der Waggon rollt gegen einen Hebel und plötzlich hören sie über sich ein Rauschen. Oh nein! Eine gewaltige Ladung Kohle ergießt sich aus dem Kohlelager und überzieht Gordon, James und Emily mit einer schwarzen Staubschicht. Jetzt blitzen und blinken sie gar nicht mehr. Das ist gemein! Das ist gemein! Das ist gemein! Das kann doch nicht wahr sein, verdammt nochmal! Was ist denn? Als die Staubwolke sich legt, sehen die Loks zu ihrem Schrecken, dass soeben der dicke Kontrolleur und der Eisenbahninspektor eingetroffen sind. Mit strenger Miene steigen sie aus dem blauen Auto. Meine Güte, die Loks sind ja völlig verdreckt. So viel Kohlenstaub habe ich ja noch nie gesehen. In diesem Moment stößt Gordon einen Pfiff aus, um seinen Schornstein frei zu pusten. Eine Fontäne Kohlenstaub schießt in die Luft und hüllt den dicken Kontrolleur und den Eisenbahninspektor ein. Oh, Entschuldigung. Eine Schweinerei ist das. Und jetzt, endlich, eigentlich genau im richtigen Moment, treffen auch Thomas und Percy ein. Wie sie strahlen und wie sie blinken und glänzen. Der Eisenbahninspektor ist hoch erfreut. Tja, so etwas lob ich mir. Bravo. Ihr zwei seht so aus, wie sich das für Loks gehört. Und so gewinnen Thomas und Percy den Sonderpreis. Der Eisenbahninspektor heftet beiden eine schöne rote Rosette an den Kessel. Thomas und Percy strahlen vor Stolz. Tja, so eine richtig nützliche Lok sieht mindestens so prächtig aus wie jede andere Lok. Ja. Ja. Ja.